Check, check, check. Boy, volume, stop production, and a dong. Negotiation with Mega Knight and Blue Boots. Present, Moro Picoto, it's Puerto Rico. Enjoy. We'll be right back. Super heißen Scheiße geil. Hello, you funke Motherfucker, kiss me ass. Oh ja, Kosti ist im Hause heute als Monaco-Schranze. Super heißen Scheiße geil. Hello, you funke Motherfucker, kiss me ass. Kiss me ass.